Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Ja, der Benny, wie gesagt, hatte mich heute Morgen angesprochen und angemerkt, dass wohl in unserer Liste von Vorträgen noch kein Vortrag enthalten ist über Satipatthana. Und wenn auch dieses Thema sicherlich über die Jahre immer wieder mal in der einen oder anderen Form eingeflossen ist, wo ich mir sicher bin, so ist eben kein kompletter oder umfassender Vortrag über dieses Thema gegeben worden. Auch über die Sutten selbst gibt also auch keine Sutta-Lesung, weder vom Mahasatipatthana Sutta noch vom Satipatthana Sutta. Es gibt zwei Sutten über dieses Thema. Satipatthana, für die, denen der Name nichts sagt, wird meistens im Deutschen übersetzt als die Grundlagen der Achtsamkeit oder die Pfeiler der Achtsamkeit. Und die beiden Sutten, die existieren über dieses Thema explizit. Es gibt auch ein Samyutta, also ein ganzes Kapitel im Samyutta Nikaya, wo über dieses Thema gesprochen wird vom Buddha. Aber die beiden längeren Diskurse oder Vorträge finden wir einmal in der längeren Sammlung, wo der größte Unterschied ist, dass da eine etwas längere, umfassendere Beschreibung über die vier edlen Wahrheiten gegeben wird, die im Satipatthana in der mittleren Sammlung nicht vorhanden ist. Der Kern, die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind die gleichen in beiden Sutten. Wenn wir heute in der heutigen buddhistischen Welt uns umschauen oder umhören, so gibt es sämtliche sogenannte Vipassana-Techniken, Vipassana-Methoden, Vipassana-Schulen. Und dieses Wort Vipassana bedeutet Einsicht. Und all diese Schulen, ob nun aus der burmesischen Tradition oder anderen, basieren auf diese Lehren vom Buddha über die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Einsichtsmeditation, wie es genannt wird, Insight Meditation im Englischen, ein Fabrikat der Neo-Buddhisten, um es mal so auszudrücken. Ist ganz interessant, das Wort Vipassana selbst finden wir natürlich in den Lehrreden. Und eine Stelle, wo ich mich gerade daran erinnere, ist eine sehr schöne Passage, wo der Buddha sagt, für den Eintritt in den Strom, mit anderen Worten, für die Realisierung der vier edlen Wahrheiten, den ersten Einblick in das Dhamma, ersten tiefen Einblick, tiefe Einsicht in das Dhamma, gibt es drei Dinge, die hilfreich sind. Und diese drei Dinge sind welche? Vielleicht mal ein bisschen Leute wach machen. Drei Dinge, die hilfreich sind für den Eintritt in den Strom. Ja, komm, eins habe ich ja schon gesagt. Offensichtlich Vipassana. Was sind die anderen beiden? Die guten Freunde? Nee. Okay, Samatha, Vipassana und Paratogoso, interessanterweise. Samatha ist die Beruhigung oder das Stillen des Geistes, also die Sammlung des Geistes. Vipassana ist die Einsicht, Entwicklung von Weisheit. Und Paratogoso ist wörtlich übersetzt, wenn ich jetzt nicht falsch liege, heißt einfach nur das Wort eines anderen. Ist doch so, ne? Schon mit dem? Ja. Das ist ganz interessant, das Wort eines anderen. Parato von einem anderen, Paratogoso, das Wort eines anderen. Das heißt, der Buddha sagt uns in dieser Sutta, dass es wichtig ist, für uns von außen Input zu bekommen. Also wir brauchen den Input, und offensichtlich meint der Buddha mit den Worten eines anderen nicht das leere Geschwätz eines anderen, sondern offensichtlich das Wort oder die Rede über Dhamma von jemandem, der eben dieses Dhamma entweder selber verwirklicht hat oder zumindest das Original Dhamma vom Buddha wiedergeben kann. Das heißt, wir brauchen diesen Input, diese Eingabe von außen. Und der Buddha sagt, die ist hilfreich. Der Buddha selber hatte diesen Input nicht, und das macht ihn zu so einem besonderen Menschen, weil er eben diese Wahrheit über die Dinge in dieser Welt, die Wahrheit darüber, wie Existenz funktioniert, was überhaupt über dieses Dhamma hat der Buddha niemanden gehabt, der ihm darüber etwas sagen konnte. Deshalb Samma Sambuddha. Ein Buddha ist jemand, der dieses Dhamma, diese Wirklichkeit, diese Wahrheit aus sich selber heraus geschöpft hat, erfahren hat. Jetzt könnte man natürlich als Zyniker sagen, ja, aber in der ersten Nachtwache, als der Buddha erleuchtet wurde, hat er sich ja an seine früheren Leben erinnert. Und da hat er sich bestimmt auch daran erinnert, dass er mal ein Mönch bei Buddha Kassapa war, nämlich dem Buddha vor ihm. Und dann hat er ja eigentlich den Input von außen gehabt. Das nur so als Randbemerkung. Möchte ich auch jetzt nicht weiterhin drüber spekulieren. Aber der Buddha sagt uns also, dass es wichtig ist, Dhamma zu hören. Und wenn ihr euch erinnert an die Mangala Sutta, zwei Passagen, oder zwei Dinge, von denen der Buddha sagt, dass die der höchste Segen sind, da wird über verschiedene Segen gesprochen, was der höchste Segen ist. Und der Buddha sagt, einer der höchsten Segen ist das zeitliche Hören der Wahrheit, das Hören des Dhamma. Also zur richtigen Zeit, zur rechten Zeit Dhamma zu hören und in dem Vers danach zur rechten Zeit sich über Dhamma, über diese Wahrheit unterhalten. Also dieser Input von außen, das Hören der Wahrheit ist ganz wichtig, aber gekoppelt mit dem Stillen des Geistes, der Sammlung des Geistes und der Entwicklung von Weisheit, nämlich Vipassana. Und so werden die heutigen buddhistischen Praktiken, die in unserer buddhistischen Welt kursieren, oftmals recht vereinfacht unter diesem Namen Vipassana-Meditation verkauft. Selten verschenkt. Und wie gesagt, diese Einsichtsmeditation, all diese Techniken finden ihren Ursprung in der Lehre des Buddhas über diese vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das Wort Satipatthana selbst, Sati, ein Wort, das wir alle mehr als einmal gehört haben, Sati, in der Regel übersetzt als Achtsamkeit, im Englischen Mindfulness, bedeutet aber in seiner ursprünglichsten Form eigentlich Erinnerung oder sich erinnern. Ein englisches Wort, was dem etwas näher kommt, was auch des Öfteren benutzt wird, ist Recollection. To recollect, sich erinnern, sich rückbesinnen oder sich besinnen. Und dieses sich erinnern in dem speziellen Kontext von Sati, wie der Buddha es erklärt, und insbesondere im Hinblick auf Sati in Verbindung mit Satipatthana, ist das sich erinnern an die Gegenwart. Sich der Gegenwart eingedenk sein, sich auf die Gegenwart besinnen, sich der Gegenwart erinnern. Und deshalb benutze ich öfter auch das deutsche schöne Wort Geistesgegenwart, den Geist in der Gegenwart, mit dem Geist in der Gegenwart verweilen, weil es eben diesen Aspekt mit einschließt. Sich erinnern an die Gegenwart. An einigen Stellen, wenn der Buddha über Sati spricht, dann definiert er es, dass Sati, jemand, der Sati hat, ist jemand, der sich erinnern kann an Dinge, die vor langer Zeit gesagt und erlebt worden sind. Aber es ist eben dieses Erinnern, sich erinnern an die Gegenwart, was in diesem Zusammenhang, wie ich hoffentlich rausbringen werde, wichtig ist. Satipatthana ist oft als Grundlage übersetzt, im Englischen Foundation. Wenn man Grundlage als Fundament sich denkt, dann kommt es der Sache nahe. Wenn man Grundlage so versteht als etwas, was man erstmal aus dem Weg kriegen muss, also wird einfaches, dann halten so die Grundlagen. Umgangssprachlich ist das Wort Grundlage im Deutschen nicht so günstig, meiner Meinung nach, weil es halt eben eigentlich etwas Grundlegendes ist, etwas Wichtiges. Aber jeder, der das Wort Grundlage im Deutschen kennt und wie es gebraucht wird, es nimmt einfach nimmt das Gewicht weg. Also es ist das Fundament oder das Fundamentale wäre vielleicht wichtiger. Aber es sind eben die Grundlagen oder die Fundamente, es sind eben genau die Dinge, wo diese Achtsamkeit, diese Geistesgegenwart sich in der Gegenwart ankern muss oder soll. Das sind Dinge, die wir im Geiste, in der Gegenwart, vor dem inneren Auge halten müssen, von Moment zu Moment, zu Moment, zu Moment, zu Moment, bis wir Einsicht in diese Dinge haben. Sati Patthana. Und ich wollte entlang der Einleitung zur Satipatthana Sutta erstmal ein bisschen was sagen. Vielleicht gehe ich erstmal aufs Deutsche. Ist für euch sicherlich. Ihr Bhikkhus, dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Im Pali Ekayano Ayang Bhikkhave Maggo Satanang Visuddhiya Sokaparidvanam Samatikamaya Dukkha Domasananam Atthagamaya Jnanasa Atthagamaya Nibbanasa Satchikaryaya. Fangen wir bei dem Wort Ekayano an. Ekayano Ayang Bhikkhave Maggo. Im Deutschen von Achametiko übersetzt: Dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt. Ekayano, Yano ist, wenn man will, ein Synonym für Weg oder Fahrzeug, Mahayana oder Eka 1. Die anderen Übersetzungen, die wir finden für dieses Wort, ist oftmals der einzige Weg, der direkte Weg. Und Achametiko hat übersetzt, der Weg, der ausschließlich in eine Richtung führt, nämlich zur Erlösung, zur Läuterung der Wesen. Wenn wir in anderen Kontexten dieses Wort Eka finden, dann wird deutlich, es ist eins. Eka ist eins. Ein. Und von daher könnte man auch sagen, es ist der eine Weg. Und deshalb liegt die Übersetzung der einzige Weg auch nahe, weil eine Übersetzung ist, die wir sehr häufig finden. Der Grund, warum man dagegen argumentieren könnte, ist, weil wenn wir uns als Buddhisten, wenn wir von dem einzigen Weg hören, dann kommt sofort der achtfache Weg. Weil Weg und Pfad ist ja synonym, ist das Gleiche. Und wenn wir sagen, dass diese Satipatthana-Übung der einzige Weg ist, der einzige Pfad, das passt irgendwie nicht so richtig. Weil der Buddha hat von einem achtfachen Pfad geredet und das ist der einzige Pfad, der in seiner Gesamtheit dahin führt. Aber hier im Satipatthana Sutta, und der Buddha sagt, der eine Weg. In anderen Worten, es gibt auch keinen anderen. Von daher ist es nicht falsch zu sagen, es ist der einzige Weg. Nur darf man eben nicht, meiner Meinung nach, den Fehler machen. Und das ist eben genau das, was diese ganzen Vipassana-Schulen gemacht haben. Die haben Satipatthana oder Vipassana rausgelöst, für sich gesetzt und gesagt, hier, das ist das Einzige. Wir sind die einzig Richtigen, wir haben das. Vipassana ist das Einzige. Wir brauchen kein Samatha, wir brauchen auch kein Paratogoso, wir brauchen keine Stille, keine Beruhigung, kein Samadhi und wir brauchen auch nicht das Gerede von anderen. Wir machen nur Vipassana und gut ist. Das ist das andere Extrem. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Vipassana-Schulen so drauf sind. Ich will nur auf die Gefahr oder auf die Extreme hinweisen. Also das ist ein starkes Statement, was der Buddha hier macht. Dieses Ekayana Ayang Bhikkhave Maggo. Und die von uns mehr und mehr Vertrauen in das Dhamma vom Buddha fassen. Wir wissen, der Buddha, der sagt nichts ohne Grund. Was er sagt, ist so, wie es sagt, wie er es sagt, und was er nicht sagt, braucht nicht gesagt werden. Das ist ein Statement, was der Buddha selber genauso auch mal gemacht hat. Zu dem, was der Buddha gelehrt hat, braucht man nichts zu addieren und davon braucht man auch nichts abzuziehen. Das ist so und nicht anders. Und deshalb sollte man diese Einleitung, die der Buddha hier gibt, nicht zu leicht nehmen. Der Buddha sagt dann weiter, der Weg, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt. Also der eine Weg, der Weg schlechthin, der zur Läuterung der Wesen führt. Und dann sagt er, zur Überwindung von Kummer und Klagen. Soka Parideva. Ich habe es immer so verstanden, dass es hier um die Trauer geht, die man verspürt, und dass dieses Klagen eben das nach außen bringen dieser Trauer ist. Soka ist traurig sein. Durch den Verlust von Dingen, Verlust von Geliebten. Und das Parideva ist Klagen darüber. Weil Klagen und Jammern, das tut gut. Deshalb jammern wir ja auch alle. Wenn auch auf recht hohem Niveau im Vergleich zu anderen Menschen in dieser Welt. Aber das eine ist das direkte Erfahren der Trauer, die in unserem Leben immer wieder an uns herangetragen wird, die wir immer wieder verspüren, weil eben der Verlust von geliebten Dingen ein Bestandteil unseres Daseins ist, und das Klagen ist eben dieses nach außen tragen dieser Trauer. Das ist mein Verständnis davon. Zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, das ist jetzt hier die Übersetzung, Schmerz und Trauer. Schmerz ist einmal das wirkliche Dukkha, das ist auch das Wort hier, Dukkha, aber das ist eben Kaika Dukkha, ist also wirklich dieses, das wehtut irgendwo. Ist jetzt in dem Zusammenhang nicht dieses allumfassende Dukkha. Ja, sonst hätte der Buddha keine anderen Worte mit da reingebracht. Also es geht wirklich da und das wird einfach richtig wehtut. Ja, und Domanassa ist eben der mentale Schmerz. Ja, Dukkha in dem Zusammenhang ist der körperliche Schmerz, den wir erleiden durch Dinge, die wir sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, die unangenehm sind. Und Domanassa ist eben genau das, was der Arhat nicht mehr hat, beispielsweise. Der völlig Erwachte hat diesen geistigen Schmerz nicht mehr. Wenn wir, wie schön in dieser Sutta von den zwei Pfeilen illustriert wird, wenn uns was wehtut, dann treffen uns gleichzeitig zwei Pfeile. Einmal der Dukkha Vedana, der direkte Schmerz, und dann der geistige Schmerz. Und dieser geistige Schmerz, der durch die Identifikation, diese Ich, diese Vermeidung dieses Schmerzes entsteht, die ist beim Arhat nicht mehr vorhanden. Also zur Überwindung von Kummer und Klagen, Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges. Und hier kommt jetzt wieder dieses Wort ist das hier? Kodomanasa Takamaya Nyayasati Kamaya. Ja, genau, ist wieder das Wort Jnana. Also Jnana hier ist wieder das Wort Jnana, das ist wieder das Wort für Pfad, also das Erreichen oder Erlangen des wahren Weges. Und in dem Zusammenhang wird klar, dass eben Satipatthana auch eine Möglichkeit ist, das, was eigentlich der achtfache Pfad ist, zu erlangen. Mit anderen Worten, der Buddha sagt, der Stromeingetretene ist auf dem Pfad. Das heißt, der achtfache Pfad beginnt eigentlich erst in der edlen Form für denjenigen, der das Dhamma verwirklicht hat und dann den Stromeintritt bereits erreicht hat, weil in dem Moment rechte Anschauung bei ihm vorhanden ist. Die rechte Anschauung eines Edlen, die im Weltling noch nicht vorhanden ist. Und für das Erlangen dieses wahren Weges ist eben die Übung der Grundlagen der Achtsamkeit, wie der Buddha hier sagt. Und dann schließlich zur Verwirklichung von Nibbana. Und das ist natürlich Arhat, also nicht nur das Erreichen des Weges als Stromeingetretener, das Eintreten in den Strom der Wahrheit, das Erlangen des wahren Weges und den achtfachen Pfad wirklich gehen in seiner edlen Form, sondern auch bis zum Ende hin zur Verwirklichung von Nibbana. Und alleine dieser Satz, das Versprechen, was der Buddha hier macht und wovon auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob in der mittleren Sammlung oder ob in beiden Sutten, ich meine nur in der längeren Sammlung, wo am Ende dann kommt, wenn er das wirklich so praktiziert, dann werdet er innerhalb kürzester Zeit diese Wahrheit erreichen. Aber dieses Versprechen, was der Buddha macht, mit der Einleitung dieses Satzes, ist eine Sache, die man wirklich zu Herzen gehen lassen muss. Und jetzt sagt der Buddha eben, was sind diese vier Grundlagen der Achtsamkeit, die ausschließlich zur Läuterung der Wesen führen, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges und zur Verwirklichung von Nibbana. Ihr Bhikkhus, da verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Gefühl als Gefühl betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er den Geist als Geist betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Geistesobjekte als Geistesobjekte betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Also diese vier Grundlagen, wo wir unsere Achtsamkeit darauf richten sollen, ist der Körper, sind die Gefühle, es ist der Geist, der Zustand unseres Geistes und die Geistesobjekte, Dhamma eigentlich. Aber auch hier wird recht schnell und gerne drüber weggelesen. Und deshalb wollte ich auf diese Dinge auch ein bisschen näher heute Abend eingehen. Also keine Angst, ich spreche heute nicht über die Satipatthana Sutta und schon gar nicht bis zum Ende. Ich werde wahrscheinlich gar nicht über die Einleitung hinauskommen. Ist auch nicht wichtig. Weil hier alleine in der Einleitung so viel drinsteht, was wir brauchen, um überhaupt uns in dieser Praxis zu etablieren. Also er verweilt, indem er Körper als Körper betrachtet, eifrig, atapi, wissensklar, sampajano und achtsam, sattima. Und diese drei Worte, atapi, sampajano, sattima. Viele von euch haben das Wort sati oder sampajanya gehört und atapi, tapo, dieses Aufbringen von Energie. Und diese drei zusammen sind eigentlich das, was wirkliche Achtsamkeit im Sinne der Buddha-Lehre ausmacht. Die gehören zusammen. Die müssen zusammengehören. Warum? Was ist Atapi, dieses Energieaufbringen, dieses sich anstrengen, ist ein Synonym für die vierfache richtige Anstrengung, die Teil des achtfachen Pfades. Rechte Anstrengung, und diese rechte Anstrengung, wisst ihr, oder die meisten von euch, hoffe ich, ist immer aufgeteilt in das Überwinden von unheilsamen Dingen, die bereits in unserem Geiste entstanden sind, das Außenvorhalten von unheilsamen Dingen, die noch nicht in unserem Geist entstanden sind, das Kultivieren oder aufkommen lassen von heilsamen Dingen in unserem Geist und dann die Vervollkommnung, Entwicklung und Entfaltung von heilsamen Zuständen. Diese rechte Anstrengung ist dazu da, auf unseren Geist Acht zu geben, ständig, von Moment zu Moment zu Moment. Zu gucken, was ist der Zustand meines Geistes? Ist das heilsam? Ist es unheilsam? Sind da unheilsame Zustände? Kommen da unter Umständen unheilsame Zustände auf mich zu? Sind das heilsame Zustände? Wie kann ich die in meinem Geist willkommen heißen? Wie kann ich die entwickeln? Wie kann ich die zur Vervollkommnung bringen? Sampajano ist oftmals übersetzt und hier mit Wissensklarheit übersetzt. Und Sattima ist Achtsamkeit. Die Achtsamkeit alleine, wie ich eben gesagt habe, diese Fähigkeit, den Geist in der Gegenwart zu halten, dieses sich besinnen auf die Gegenwart, sich der Gegenwart erinnern. Was ja genau das ist, was wir nicht machen. Wir sind ja ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft. wirklich mal für eine gewisse Zeit in der Gegenwart überhaupt zu verweilen, sich auf diesen Augenblick zu besinnen, selbst in der Meditation, fällt uns unglaublich schwer. Aber dieses sich besinnen auf die Gegenwart alleine ist nur förderlich oder nur wirklich fruchtbar, wenn auch diese Wissensklarheit Sampajanya mit dabei ist. Das heißt, wir müssen wissen, was der Inhalt unseres Geistes ist und auch wozu der taugt. Nur alleine in der Gegenwart zu sein, sich auf den Augenblick besinnen, in der Gegenwart zu verweilen, geistesgegenwärtig zu sein, alleine, reicht nicht aus. Weil ich brauche diesen Aspekt, der mich über den Inhalt meines Geistes informiert und mir sagt, ob das heilsam oder unheilsam ist, zuträglich oder unzuträglich ist, förderlich oder unförderlich ist. Und dann brauche ich Atapi, nämlich die richtige Anstrengung, die mit dieser Information das entsprechende macht. Das heißt, ich brauche immer diese drei. Ich brauche die rechte Anstrengung, ich brauche den Weisheitsaspekt, der mich über den Inhalt meines Geistes informiert, und ich brauche dieses überhaupt verweilen, dieses Viharati im Pali hier. Vihara ist ein Aufenthaltsort. Im Englischen dwelling oder abiding. Sich irgendwo aufhalten. Heißt, wir müssen uns wirklich in der Gegenwart aufhalten. Ja, wir müssen die Gegenwart zu unserem Verweilensort machen. Wir müssen wissen, was in dieser Gegenwart passiert. Und wir müssen wissen, ob das gut oder schlecht ist. Und müssen dann die Anstrengung machen, das Unheilsame außen vor zu halten, beziehungsweise zu vertreiben, wenn es schon drin ist, in unserem Geist. Und das Heilsame in uns aufkommen lassen und entwickeln und entfalten. Aber, und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Und dieses was ist das Pali? Abhicca Doma? Ist das Abhicca Doma oder so? Okay. Tapi Sampajana Satina Vinaya Loke. Abhicca Doma Nasa. Okay. Habgier und Trauer, dieses, was hier als Abhicca Doma Nasa steht. Und obwohl ich kein großer Fan der Kommentarliteratur bin, möchte ich mich doch hier auch nach eigener Erfahrung dem gerne anschließen, weil nämlich die Kommentarliteratur hier sagte, dieses Abhicca Doma Nasa, also dieses, was hier als Habgier und Trauer übersetzt ist, zunächst mal steht für die beiden Haupthemmungen von Gier und Hass, mögen und nicht mögen. Und die Kommentarliteratur geht sogar so weit zu sagen, dass diese beiden hier an dieser Stelle ein Synonym sind für die fünf Hemmungen. Das heißt, das Verwinden oder Vertreiben oder Überkommen oder Beseitigen von Abhicca Doma Nasa gegenüber der Welt heißt dieses Mögen und Nichtmögen, diese Habgier und diese Trauer, oder wie wird sie übersetzt? Habgier und Trauer, das ist der Kern der fünf Hemmungen. Die anderen drei sind, wenn wir genau hingucken, nichts anderes als Produkt dieser beiden. Das heißt, selbst unser Zweifel, unsere Rastlosigkeit und unsere Schläfrigkeit wurzelt immer wieder, wurzelt auf die eine oder andere Weise in den beiden Haupthemmungen, nämlich Habgier und Trauer oder Gier und Hass. Das heißt, meine Rastlosigkeit, wenn ich meinen rastlosen Geist betrachte, dann ist das, weil ich irgendwas nicht will oder weil ich irgendwas will. Wenn ich mir meine Schläfrigkeit angucke, dann bin ich schläfrig, weil ich irgendwo von wegkommen will. Ich lull mich lieber in irgendeinen Zustand von Schlaffheit und Schläfrigkeit und Trägheit, als irgendwie wirklich mal genau hinzugucken, was hier eigentlich passiert. Ja? Und wenn ich zweifle, ja, dann ist das auch ein Ausdruck, ja, dieser beiden Extreme. Gut, ich meine, wenn es ausschließlich so wäre, hätte der Buddha nicht von fünf Hemmungen geredet, sondern nur von zweien. Aber ja, im Kontext dieser Sutta halte ich das nicht für geholt, wenn der Kommentar an dieser Stelle sagt, dass das hier wirklich für diese fünf Hemmungen steht. Und wenn wir unsere eigene Praxis anschauen, in dem Moment, wo der Geist diese Hemmungen beginnt zu überwinden, nämlich Gier, Hass, Rastlosigkeit, Schläfrigkeit und Zweifel, was passiert? Atapi ist da. Sampajano ist da. Sati ist da. Der Geist hat Energie. Der Geist hat Sati. Das heißt, wir erinnern uns der Gegenwart. Wir erinnern uns unserer Aufgabe. Wir sind in der Lage, bei unserem Meditationsobjekt in der Gegenwart zu verweilen. Und wenn der Geist klar ist und diese Hemmungen verschwunden sind oder geschwächt sind, ist auch der Weisheitsaspekt nicht so weit weg, der uns nämlich über den Zustand unseres Geistes informiert und uns sagt, was wir damit machen sollten oder nicht. Das heißt, um wirklich Achtsamkeit zu haben, die Achtsamkeit, von der Buddha hier spricht, die für Satipatthana, für die Grundlagen der Achtsamkeit notwendig ist, brauchen wir eine geistige Verfassung, wo diese beiden Haupthemmungen nicht mehr vorhanden sind. Weil solange der Geist zwischen diesem Mögen und Nichtmögen, zwischen diesem Gier und Trauer und Hass und sich überhaupt kümmern um diese Welt der Sinne, ist die Qualität von Sati und Sampajanya und auch von rechter Anstrengung noch nicht besonders ausgeprägt. Wichtig ist aber auch zu bedenken, wenn wir uns den achtfachen Pfad anschauen, dass Satipatthana als siebter Faktor des achtfachen Pfades vor rechter Sammlung kommt. Die rechte Sammlung als achter Faktor, also die wirklich tiefen Sammlungen, die tiefen gesammelten Zustände des Geistes in Jhana, sind der achte Faktor des achtfachen Pfades, aber diese rechte Achtsamkeit, rechte Geistesgegenwart ist der siebte Faktor. Das heißt, das Extrem wäre jetzt zu sagen, man braucht Jhana, um Satipatthana zu praktizieren. Und dem möchte ich nicht beipflichten, weil das ist ein Extrem. Aber Samadhi ist ein Bestandteil von Satipatthana. Ich kann nur Satipatthana wirklich so praktizieren, wie der Buddha das hier in dieser Einleitung beschreibt, wenn ich meine Hemmungen so weit unterdrückt habe, dass zumindest dieses Involviertsein, dieses Mögen und Nichtmögen, der Kern der Hemmungen, fünf Hemmungen ist, wenn die weg sind. Und wenn man dem Kommentar beipflichten möchte, dann sind die ein Synonym für die fünf Hemmungen. Gleichzeitig aber, und das ist nach meiner Erfahrung so, ist es auch möglich, zu diesem Zustand, wo die Hemmungen weg sind, zu kommen, indem man überhaupt diese Anstrengung macht, Satipatthana zu praktizieren. Also diese Idee von einer Zwickmühle oder Catch-22, ich kann das eine nicht ohne das andere und das andere nicht ohne das eine, das sind die Extreme, in die wir halt auch nicht verfallen dürfen. Aber was der Buddha hier nach meinem Verständnis sagt, ist, dass wir wirklich diesen Zustand, so wie er hier vom Buddha beschrieben wird, anstreben müssen, um überhaupt in der Lage zu sein, wirklich so ein Ding wie den Körper als Körper lange genug vor unserem inneren Auge zu halten, um da wirklich hineinschauen zu können, um da wirklich Einblick zu finden. So, ich kann mich ja nicht aus dem Blauen heraus und mit Willenskraft dazu entscheiden, jetzt meine Hemmungen irgendwie an die Seite zu legen. Wäre ja schön, wenn das gehen würde. Und deshalb gibt der Buddha ja auch die Anleitung. Deshalb sagt er ja auch, was wir machen können, um dahin zu kommen. Und dann fängt der Buddha halt eben an, und je nachdem, welche Sutta wir lesen, geht es dann mit Anapanasati los. Atmungsbetrachtung. Mahasatipatthana spricht der Buddha erstmal über die Atembetrachtung. Als Mittel bzw. als Praxis von Körper als Körper betrachten. Weil der Atem als Windelement ist ein Teil des Körpers. Und es ist zunächst mal Körperbetrachtung. Das heißt, wir praktizieren Satipatthana, wenn wir Anapanasati praktizieren. Das wollen manche Leute auch nicht wahrhaben. Die meinen, Anapanasati ist Samatha, ist so Beruhigungsmeditation. Das gehört alles zusammen. Das gehört immer alles zusammen. Man kann das nicht so schön rauslösen und selektieren und sagen, wir machen nur dies und das ist richtig und alles andere ist falsch. Der Buddha spricht nicht so. Der Buddha mag von einer bestimmten Seite die Praxis beleuchten, aber wenn wir genau hinschauen, finden wir wieder alle Aspekte wieder. In jedem Teil finden wir das Ganze wieder. Also wichtig, Satipatthana ist die Praxis schlechthin, kann man nicht ableugnen. Ist der eine Weg oder der Weg, der ausschließlich in eine Richtung führt, nämlich zur Läuterung der Wesen. Zur Überwindung von Kummern und Klagen, zu zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, dem achtfachen Weg, zur Verwirklichung von Nibbana. Und das machen wir, indem wir den Körper als Körper betrachten, Gefühle als Gefühle betrachten, Geist als Geist betrachten und Geistesobjekte als Geistesobjekte betrachten. Atapi Sampajano Satima. So Worte, die sollte man auswendig lernen. Mit Anstrengung, angestrengt, im Hinblick auf die vier rechten Anstrengungen, heilsames Entwickeln, unheilsames Überwinden, wissensklar, ja, mit anderen Worten, mit dieser informierten Weisheit, die uns über den Geisteszustand informiert, der momentan vorherrscht, aber an den müssen wir uns erstmal erinnern. Wir müssen erstmal Sati haben, um überhaupt in der Gegenwart zu sein. Wir müssen uns auf die Gegenwart besinnen, verstehen, was da gerade passiert, was wir damit machen sollten, können, müssen und dann die Anstrengung machen, entsprechend das Richtige damit zu machen. Und das alles, nachdem wir, so gut es geht, mögen und nicht mögen, an die Seite gesetzt haben, wenn nicht gar die fünf Hemmungen überwunden haben. Ich bin jetzt demnächst, weiß nicht, ein, zwei Wochen alleine und muss hier samstagsabends bin ich da alleine. Ich weiß noch nicht, ob sich das ergibt, aber ich denke mal, ich versuche mal ein bisschen entlang diesem Thema Vorträge zu geben, mit Hilfe der entsprechenden Sutten. Weil das ist dann für mich auch einfacher, als wenn ich mir jetzt dreimal hintereinander irgendwas für euch aus den Fingern saugen muss. Also ich denke mal, so die nächsten paar Male, wenn wir mal ein bisschen über Satipatthana, versuche ich mal ein bisschen über Satipatthana zu sprechen. Und ich verspreche euch, ich werde mich auch ein bisschen informieren und mir ein paar Gedanken und Notizen machen. Einfach um auch die Sache mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten, weil es gibt so viele Leute, die über Satipatthana Bücher schreiben und Vorträge geben, und da sind sicherlich ein paar interessante Sachen, aber was mich eigentlich immer am meisten interessiert, ist, dass wir die zu sagen haben, die wirklich da mal auch verwirklicht haben. Also es gibt genug Weltlinge, die über Satipatthana Bücher geschrieben haben, wo sich dir einfach nur die Fußnägel aufrollen, wenn du das liest. Und ja, mal schauen, vielleicht fällt mir dazu was ein. Ich weiß nicht, ich könnte ein bisschen weitermachen über Körper als Körper, oder ist das erstmal interessant genug, wollen wir da ein bisschen uns drüber unterhalten, was ich heute Abend gesagt habe, bis jetzt. Ich weiß nicht, wie weit das überhaupt über einige Köpfe hinweg geht, oder inwieweit das für euch langweilig ist oder schon tausendmal gehört. Bin da ganz offen. John Metico guckt immer so ein bisschen, als wenn er gerne was sagen würde. Dazu gucke ich so. Ja, du hast da bestimmt auch was Interessantes sozusagen. Weil ich finde diese Einleitung, ich finde die einfach brillant. Ne? Da steckt so viel drin. Und da wird oftmals einfach drüber weggelesen und dann geht man gleich, das geht jetzt seitenlang weiter über Körperkontemplation, Körperbetrachtung, Gefühlbetrachtung, Geistesbetrachtung, Geistesobjekte. Aber ich sag mal, ein gutes Drittel von dieser ganzen Sutta ist Körperbetrachtung. Da geht es über Körperhaltung, wie wir uns gebären, zu wissen, wann wir gehen, laufen, sitzen, Körperbetrachtung ist, Körperhaltung Betrachtung ist ein Teil. Körperbetrachtung ist Betrachtung der Körperhaltung, Betrachtung der vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft, Betrachtung der 32 Körperteile, à la Anatomiebuch, den Körper auseinandernehmen und dann die Betrachtung der, des Zerfalls des Körpers nach dem Tod, also die verschiedenen Stadien der Verwesung bis hin, dass sich die Knochen in Staub auflösen. Und das nimmt von dieser Sutta ein gutes Drittel in Anspruch. Und sicherlich nicht ohne Grund, weil eben der Körper als Körper betrachtet uns Einsicht vermittelt, die wir brauchen, um überhaupt mal die erste Einsicht in der Dhamma zu bekommen. Nämlich, dass der Körper ist und der Geist und der Geist nicht der Körper und der Körper nicht der Geist. Das heißt, unsere Anhaftung am Körper als ich bin dieser Körper ist meins, ist so tief in unserem Geiste verwurzelt und verankert, dass der Buddha es für notwendig hielt, da eben sehr viel zu sagen. Aber es fängt eben an mit der Besinnung des Geistes auf die Gegenwart, indem wir Acht geben, achtsam sind, geistesgegenwärtig sind, wenn wir gehen, sitzen, laufen, liegen, essen, schmecken, kacken, duschen, etc. Wirklich zu wissen, was passiert mit diesem Körper von Moment zu Moment zu Moment. Keine Türen knallen, nicht mit dem Löffel in der Almosenschale kratzen. Sich umdrehen, wenn man von der Toilette aufsteht und keine Kackspritzer in der Schüssel lassen für den Nächsten. Gucken, dass die Klospülung nicht weiterläuft. Da fängt es an. Ist ja schwer genug. Genau. Es wird ja oft gesagt von Leuten, die nicht formal meditieren, dass sie Satipatthana praktizieren und sagen, ich mache alles eben ganz achtsam beim Kochen und beim Abspülen und so weiter. Und da frage ich mich immer, ist das wirklich wahr? Sind die wirklich so Atapi dabei? Mhm. Oder ist das einfach nur eine Ausrede dafür, sich nicht aufs Meditationskissen zu setzen? Weil die sagen, ja, ich meditiere ja 24 Stunden, bin ja immer ganz achtsam bei allem, was ich da mache. Ja, genau. Aber wie viel Habgier und Trauer ist denn noch da? Genau, das ist nämlich die Gretchenfrage. Was der Buddha als letztes sagt, ist eigentlich am wichtigsten. Nach dem Überwinden. Weil wenn wir genau hingucken, ist genau das, was uns eigentlich davon abhält, hinzuschauen. Weil wenn ich mit einem bestimmten Interesse hinschaue, weil ich irgendwas möchte oder irgendwas mag oder irgendwas will, sehe ich ja eigentlich nur das, was ich will. Und wenn ich mit einer gewissen Form von Trauer oder Abneigung oder Aversion schaue, dann sehe ich auch nur das, was ich sehen will. Auf der einen Seite sehe ich nur das Positive, auf der anderen Seite sehe ich nur das Negative, aber ich sehe eigentlich nicht, was wirklich da ist. Das heißt, diese beiden Dinge, die müssen weg, sonst ist das nicht Satipatthana. Und es ist ganz interessant, fällt mir gerade ein, Lumpumabu hat noch ganz Interessantes gesagt, wenn der Citta wirklich Teil der fünf Khandas wäre, dann könnten wir kein Satipatthana praktizieren. Weil was diese Satipatthana-Praxis ja eigentlich ist, es ist ja ein Hinschauen um die Wirklichkeit zu verwirklichen, dass diese Dinge nicht ich bin, nicht mein sind, nicht mir gehören und nicht mein Selbst sind. Und das können wir ja eigentlich gar nicht. Wenn, also so sagte Nungumabua, wenn der Geist Teil dieser Dinge wäre. Das war damals eine sehr kontroverse Aussage von Nungumabua. Die Buddhisten, die Scholastiker sich arg haben es arg in Frage gestellt, dass der nur richtig war. Aber jeder, der versucht, Körperkontemplation zu betrachten, wenn ich nicht das Vertrauen habe, dass ich nicht dieser Körper bin, dann werde ich den Körper auch nicht als nicht mein Körper betrachten können. Von daher so diese Logik, die dahinter steht, diese Grundvoraussetzung, wenn er natürlich auch eigentlich schon eine sehr tiefe Verwirklichung ist, ist naheliegend. Also war für mich jedenfalls naheliegend. Ich kann nichts attackieren, was meins ist, wo ich mich mit identifiziere. Letztendlich muss es eine Möglichkeit geben, darüber hinauszugehen. Also mein Lieblingsbeispiel mit der 45er. Jemand, der eine 45er in die Hand drückt, sagt, schieß dir in den Kopf, fühlt sich besser. Mach's du nicht. Kannst du noch so viel Vertrauen haben, du wirst dir nicht selber in den Kopf schießen, nur weil dir jemand sagt, dass du dich danach besser fühlst. Und genauso ist das mit der Anhaftung an diesen 5 Khandhas oder an diesen Patanas, da wirklich Einsicht rein zu gewinnen, setzt ein gewisses Vertrauen voraus, dass es da einen Weg rausgibt, dass ich nicht da drin bin, dass ich das nicht bin. Selbst wenn ich das noch nicht verwirklicht habe. Und jeder von uns, der mal ein bisschen, wo der Geist mal ein bisschen still geworden ist, ein bisschen Sammlung erfahren hat, dann haben wir auch den Mut und die Kraft, die Energie, den Körper mal als solches zu erachten. Das fällt uns ja so schwer, sonst normal. Wenn ich aber mal einen Geisteszustand erfahren habe, wo gar kein Körper war, oder wo der Körper zumindest ganz weit irgendwo da im Hintergrund war, ich da gar nichts mehr mit zu tun hatte, dann merken wir plötzlich, wow, geht ja auch ohne. Ist sogar viel besser. Weil der Körper ist einfach immer Dukkha. Jede Bewegung, jedes Kratzen, jedes Räuspern, jedes Rülpsen, alles ist nur der Versuch, wegzukommen von irgendeiner Form von Leiden. Irgendwo drückt es, juckt es, kratzt es. Und wir wollen davon weg. Eben haben wir, muss ich allerdings auch sagen, alle sehr still 55 Minuten meditiert. Ich habe heute mal 10 Minuten länger gemacht, weil ich nochmal zurück zu meiner Hütte musste, weil ich nicht achtsam genug war, ich nämlich was vergessen hatte. Festplatte? Nee, den Dongle für das Cubase. Hier hatte ich noch eine Tasche von sich in Thailand. Eine Stunde lang zu sitzen, ohne sich zu bewegen, nicht so leicht. Aber wenn man den Geist sammelt und der Körper anfängt, in den Hintergrund zu treten, dann wird er plötzlich richtig nett und angenehm. Dann kann man auch länger sitzen. Macht da jemand was zu sagen? Zu Satipatthana. Worauf richtet ihr in eurer Achtsamkeit so? Im normalen Alltag. Mehr auf die Vergangenheit, mehr auf die Zukunft, mehr Sorgen, mehr Planen, mehr Wundern. Ich würde sagen, mehr Planen. Mehr Planen. Zukunft. Und kommt das am Ende auch immer so, wie es geplant war? Das ist doch schon mal eine gute Einsicht. Schon mal eine wichtige Einsicht, dass unser Plan nur selten erfüllt wird. Aber ist auch meins. Also ich bin auch eher jemand, der in die Zukunft projiziert, als in die Vergangenheit. Ist das die Funktion von Plänen, dass sie auch erfüllt werden müssen? Oder haben sie vielleicht einfach eine motivierende Funktion? Naja gut, ich meine, Denken und Planen hat ja eine Funktion. Ist ja nicht, als wenn er keine Funktion hätte. Gewisse Dinge müssen durchdacht und durchplant werden. Nur wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass dieses obsessive Planen oder dieses sich vorstellen, wie es jetzt wird oder werden sollte, dass das überflüssig ist, also einfach Zeit- und Energieverschwendung ist. Natürlich muss ich gewisse Sachen muss ich planen, ich muss vorausschauen, Sachen abwägen. Das ist ja auch gut und schön. Nur je nachdem, wie unser Charakter geartet ist, artet es eben auch oftmals aus. Definitiv, bei mir so. Und dann, selbst wenn es ursprünglich oder in seinen Anfangszügen motivierend ist, weil er ist ja auch mit Adrenalin oder mit Energie verbunden, ich kann ja stundenlang da sitzen und planen, ohne einzuschlafen. Aber was kommt am Ende dabei raus? So. Und das ist ja genau das, was wir nach Meditation machen, dass wir eben versuchen, genau diesen Tendenzen entgegenzuwirken, indem wir den Geist halt immer wieder rückbesinnen, immer wieder rückerinnern an den gegenwärtigen Augenblick. So wie ich immer sage, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Der jetzige Augenblick ist perfekt. In dem Moment, wo ich in die Zukunft projiziere, habe ich ein Problem. Ich will entweder irgendwas nicht oder ich will irgendwas nicht. Ich will entweder irgendwas oder ich will irgendwas nicht. Und in dem Moment bin ich von dem, was ich will oder nicht will, getrennt. Heißt, das ist immer eine Mangelerscheinung dadurch. Und deshalb bin ich ständig getrieben und gefordert, dieses Loch zu füllen. Aber ich fülle es halt mit Dingen, die eigentlich letztendlich illusorisch sind, weil, wenn wir wirklich zurückgucken auf unser Leben, wie oft hat dieses obsessive Projizieren in die Zukunft wirklich, also zum einen das gebracht, was wir erwarteten in der Zukunft, und zum anderen, wie oft hat es uns in der Gegenwart was gebracht. In der Regel klaut es uns die Gegenwart und das, was es uns in der Zukunft verspricht, hält es auch nicht. Also jetzt mal im Extremfall. Und das müssen wir halt erstmal realisieren und uns vor Augen führen, weil erst dann können wir ja aktiv auch mit unseren Gedanken dagegen angehen. Das heißt, wir benutzen dann unser Atapi Sampajano Satima dazu, den Geist in die Gegenwart zurückzuholen. Und dieses Sampajano ist ja nichts, diese Weisheit ist ja genau der Aspekt, der uns darüber informiert, dass wir jetzt schon wieder in die Zukunft planen und dass das eigentlich unheilsam und unzuträglich und unförderlich ist. Und Atapi ist ja das, nämlich die Anstrengung, die wir dann entsprechend unternehmen oder unternehmen sollten, um dagegen zu machen. Nur dadurch, dass das ja ein Gewöhnungsprozess ist, dass das ja Verhaltensmuster sind, die wir schon zig Jahre mit uns rumtragen, wenn nicht x Leben, tut das natürlich erstmal weh. Also der Geist will ja, der Geist rebelliert ja, wenn wir den nicht rumtanzen und rumspringen lassen. Deshalb ist es ja so schwer, sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen und den Geist zu versuchen, den in der Gegenwart zu halten. Weil wir eben diesen Mustern erliegen, unterliegen. Wir sind eigentlich versklavt von diesen Mustern. Aber wenn wir die nicht als unheilsam erachten, ja, und dann wirklich aktiv uns dagegen wehren, dann gehen die natürlich auch natürlich weiter. Das ist ganz normal. Bis zu abwinken. Also das Planen selber ist ja nicht das Problem, weil wir planen hat ja einen Sinn. Wir wollen irgendwas erledigen, dann müssen wir einen Plan machen. Aber wir planen ja nicht, wenn wir irgendwelche Dinge erledigen müssen, sondern wir planen ständig. Also wir sind ja ständig damit, über die Zukunft nachzudenken. Und es ist ja auch gar nicht so, dass wir dann fürchterlich enttäuscht sind, wenn es gar nicht so eintrifft, weil darum geht es gar nicht, sondern das Planen brauchen wir, um uns von der Gegenwart abzulenken. Weil in der Gegenwart finden wir ein großes Loch. Was bin ich? Und wenn wir schauen, was tatsächlich da ist, das sind dann nur Dinge, die uns zwischen den Fingern zerrinnen. Aber der Plan, der ist zwar zukünftig, es kann ganz anders kommen, aber als Plan in der Zukunft, da ist er sicher. Der ist unserem Zugriff, unserem Blick entzogen. Da gibt es der Philosoph Heidegger, der hat gesagt, wenn wir planen, dann machen wir einen Entwurf. Und er hat es immer ganz wörtlich genommen. Dann entwerfen wir uns. Also, da bin ich. Da muss ich schon nicht mehr da hinschauen. Weil ich habe mich ja entworfen. Da, das bin ich in der Zukunft. So mache ich das. Und das ist eben ja, die Chance vertan, hinzuschauen, weil davor haben wir ja einen Horror, genau hinzuschauen. Oder nicht wir, sondern ein Teil des in uns, der ständig diesen Nebel, diese Nebelwand produzieren will und dieses Festhalten an dieser leidhaften Rolle irgendwie rechtfertigen will. Und das können wir nicht, wenn wir in der Gegenwart sind und genau hinschauen. Und deswegen brauchen wir immer dieses Planen. Ich weiß, wie du richtig sagst. Also, wir müssen ja planen. Irgendwie und irgendwo, um von A nach B zu kommen oder mal Essen zuzubereiten. Aber viele Gedanken, ich glaube, die meisten, fast sind überflüssig. Da geht es immer ums Ich, was mache ich? Ich sag mal, die meisten Aktivitäten, die könnten wir ohne einen einzigen Gedanken verrichten. Weil die meisten unserer Aktivitäten sind auch Aktivitäten, die uns vertraut sind. Das heißt, die Abläufe sind so drin, dass wir dazu eigentlich überhaupt gar nicht denken müssten. Aber trotzdem führen viele Menschen oder die meisten eben diesen Kommentar ständig mit sich. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen passiv ist, dass das gar nicht irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das gar nicht selber mache, dass es von alleine passiert. Und das es nur selten ist, dass das so richtig irgendwie in meiner Hand ist, dass ich es mache. So. Ja, das Gefühl, es macht sich irgendwie mit selbst. Ja, muss aber mal genauer hinschauen, ne? Weil die Gedanken, die kommen nicht aus dem Blauen. Also diese Aktivitäten, diese geistigen Aktivitäten, gut, die haben Avijja als ihre also Unwissenheit, Nichtwissen als ihren Ursprung. Mhm. Darin liegt ihr Ursprung. Aber da ist ja den liegt schon Absicht zugrunde. Also ist. Aber diese Absichten, die werden halt verdeckt. Das heißt, je stärker die Achtsamkeit wird, oder dieses sich besinnen auf den Moment, je genauer du in der Lage bist hinzuschauen, umso näher rücken eigentlich auch die Absichten, die diesen Gedanken zugrunde liegen. Ich weiß, was du meinst. Also das ist, wenn du genau hinschaust, siehst du, da ist dieses Wollen oder Nicht-Wollen, da liegt dem liegen diese fünf Hemmungen zugrunde. Da ist irgendeine Form der fünf Hemmungen, die da operiert und schraubt und macht im Hintergrund. Aber das, was du mitbekommst, sind halt nur die Ausläufer davon. Und die scheinen aus dem Blauen zu kommen. Die fünf Hemmungen sind Absicht. Bitte? Die fünf Hemmungen sind Absicht. Mhm. Ja, ohne Chetana läuft nichts. Mhm. Sind die jetzt absichtlich oder unabsichtlich? Absichtlich. Absichtlich. Aber eben auf das läuft halt oft auf subtileren Ebenen ab. Und deshalb ist es ja so schwer, diese fünf Hemmungen zu überwinden. Weil bis du um die drei Ecken rum bist, dass du siehst, wo du eigentlich herkommst, sind die schon wieder um drei Ecken weiter. Mhm. Und das ist ja genau das, was das so schwierig macht, die überhaupt zu sehen. Also die Hemmungen wirklich als Hemmungen zu sehen, scheint erstmal fast unmöglich. Weil du hängst einfach drin. Wenn da Wollen ist, dann ist da Wollen. Oder nicht Wollen, oder Schläfrigkeit. Aber wenn gerade bei dieser Schläfrigkeit, weil das ist meine Hemmung, wo ich dich am meisten hasse, wenn man mal so sagen darf, da habe ich wirklich gegen gekämpft. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass diese Schläfrigkeit ist tatsächlich so, dass ich einfach nicht hingucken will. Ich will meine Absicht, die Absicht, die dieser Schläfrigkeit zugrunde liegt, ist dieses Nicht-Gewillt-Sein, mich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen, mir die Gegenwart genau anzugucken, überhaupt hinzugucken. Ich gehe lieber in diesen Dämmerzustand, als dass ich irgendwie, ja, wie Ajahn Mexico gerade gesagt hat, mich mit diesem Loch konfrontiere. Und Rastlosigkeit planen ist halt das Gegenteil davon. Das ist das Gegenteil davon. Aber die beiden geben sich ja die Hand. Erst planst du ohne Ende, und das kostet natürlich richtig Strom. Und dann geht es in diese Schlaffheit. Schlechtet in diese Schlaffheit um. Denken kostet Energie. Aber das ist ja auch was dich von der Gegenwart wegtreibt. Hält dich davon ab, Sati zu haben. Dieses sich besinnen auf die Gegenwart oder sich der Gegenwart erinnern, habe ich da versucht, das heute Abend mal darzustellen. Wir wollen ja weg von der Gegenwart. Ja, aber dass es Absicht ist, heißt jetzt nicht, dass das unbedingt durch einen Willensbeschluss abgeschaltet werden kann. Nee, das nicht. Chetana ist ja auch, selbst im Jhana ist Chetana vorhanden. Das ist das berühmte Beispiel mit dem Flitzebogen. war vor Jahren, kann ich jetzt erinnern, eine große Diskussion, ob in den Jhana noch Chetana ist. Also im Zustand der Sammlung, wo ja nichts mehr passiert. Aber die Faktoren, die da stehst, die der Buddha aufzählt, ist immer noch Chetana. Das heißt, selbst in Jhana ist Chetana vorhanden in Form von Absicht, die gefasst worden ist, bevor der Jhana eingetreten ist. Das ist wie der Ziels mit dem Flitzebogen. Ja, das ist die Absicht, wo du hinzielen willst, dann lässt du den Pfeil los. Aber während der Pfeil fliegt, kannst du die Bahn des Pfeiles nicht mehr beeinflussen. Aber das ist immer noch ein Produkt oder Chetana insofern von diesem, den Pfeil in die Richtung schießen. Genauso ist sind die Gedanken sind ein Produkt von Chetana. Aber wie hat schon Matthew Rallafi, du kannst jetzt nicht mit Willens entscheiden, sagen, ich höre jetzt auf zu denken. Die sind ja schon abgeschossen, die Pfeile. Ich glaube, diese Diskussion beruhte einfach nur darauf, dass Sankappa und Chetana gleichgesetzt wurde. Und das geht sowieso nicht. Ja, Chetana ist mit dem Faktor im Jhana. Ja, ja, eben, aber Sankappa nicht. Und die Leute glauben, Chetana wäre einfach der Beschluss so, ich will jetzt Jhana. Ich kann mich noch erinnern, bei meinem ersten Meditationsretreat, Gehmeditation, es war so schön friedvoll. Dann kamen Gedanken, hoffentlich gibt es heute Mittag Papaya-Salat in Thailand. Hoffentlich gibt es wieder schwarzen Reis-Pudding. Ach nee, ich will ja jetzt nicht über das Essen nachdenken. Und dann kam, also das war dieses Atapi, ne? Immer wieder das Auflösen, wieder zurück zu den Schritten. Und dann kam die fieseste Tour, dass ich dann kommentiert habe, was ich da gerade mache. Alle Gedanken auflösen, eifrig bei der Sache bleiben und dann imaginäre Vorträge über Gehmeditation gehalten habe. Bei meinem ersten Meditationskurs, das erste Mal Gehmeditation gemacht, gleich schon allen möglichen Leuten imaginär erklärt, wie Gehmeditation funktioniert. Also das war dann irgendwie sehr deutlich, dass der einzige Sinn in diesem Gedanken war, ja, einfach zu denken, irgendwie da was hineinzufüllen. Also hatte keinen Zweck über sich selbst hinaus. Aber deswegen konnte ich es trotzdem nicht abschalten. Dann kamen wieder irgendwelche anderen Heiligen, wurden immer heiliger, die Gedanken. Diesen Gedankenfluss, der aus dem vermeintlichen Ich, das man sich so einbildet, kommt, scheint immer dieses Begehren zu. Also das Begehren steckt, glaube ich, dahinter, oder? Ist das richtig? Das will ich nicht, das will ich jetzt, das mag ich nicht. Ja. Zweite edle Wahrheit. Ursache von Leiden ist Begehren. Und Begehren ist auch nicht wollen, nicht mögen. Also nicht nur Begehren, etwas nicht zu haben, ist auch Begehren. Arahaṃ Sammā Sambuddhaṃ Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādimi Svākātu Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami